Kapitel 8 Vom Wissen zum Handeln. Wie wir gegensteuern können. Wer bei Google das Wort Jaguar eingibt, erhält unzählige Beiträge über die britische Nobelautomarke, aber deutlich weniger über die gleichnamige Großkatze. Jedenfalls nicht auf den ersten Seiten. Und das, obwohl Jaguare gefährdet sind. Also im negativen Sinne durchaus Nachrichtenwert haben. Das Beispiel mag plakativ sein, aber es ist typisch dafür, wie unsere Prioritäten aussehen. Die Natur nehmen wir als etwas wahr, das schier unendlich verfügbar ist, wie ein voller Kühlschrank, den man öffnet und sich scheinbar endlos daraus bedienen kann. Dabei vergessen wir, um in dieser Analogie zu bleiben, dass der Kühlschrank auch wieder befüllt werden muss. Und wir bemerken den Schwund nicht so schnell wie in unserer Küche, weil insgesamt viel mehr da ist und der Verlust schleichend geschieht. Hier ein paar tausend Hektar Wald, dort ein Schmetterling, hier ein Vogel, dort ein Frosch, vielleicht auch noch geografisch begrenzt. Zumal eine Art nicht von heute auf morgen verschwindet. Es kann Jahrzehnte bis zum endgültigen Aussterben dauern. Das Ganze ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Die Gefahr ist nicht leicht zu erkennen, auch weil wir den Artenreichtum ja überwiegend noch gar nicht identifiziert und klassifiziert haben. Es ist schwer, etwas wertzuschätzen, das man gar nicht genau kennt. Stattdessen glauben wir, die Natur sei immer noch im Übermaß vorhanden. Doch der Schein trügt. Die Wahrnehmung ist verzerrt, auch weil wir anders als beim Klimawandel mit dem CO2 kein einfach zu fassendes Maß haben, anhand dessen sich Veränderungen für jeden nachvollziehbar machen ließen. Wie kann es sein, fragt denn auch die legendäre Jane Goodall verzweifelt, dass das intelligenteste Wesen, das jemals die Erde bevölkert hat, sein einziges Zuhause zerstört? Und wie kann es sein, möchte man die Frage ergänzen, dass der Erhalt der Artenvielfalt noch immer als Kür, aber nicht als Pflicht, noch immer als schönes Extra für gute Zeiten, aber nicht als vorrangig und existenziell notwendig erachtet wird?